Ein digitaler Star ist geboren. Unsere Fähigkeit, eine Fälschung zu erzeugen, ist nun größer als unsere Fähigkeit, sie aufzudecken. Ich bin der Tod der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit im Kino. Was erzählt es darüber? Alte Geschichten aus dem vergangenen Jahr. Platz 5. Ewige Jugend von Paolo Sorrentino. Die als Überhang hineinragen. Jetzt ins neue Jahr 2016. Und belegen, mag Star Wars 7 die ein oder von mir aus 2 Milliarden Marke geknackt haben, bitte viel Spaß beim Knacken. Aber im Kino vor der Leinwand, da zählt weder die Erbsen noch die Milliardenzählerei, sondern nur die Frage, was das Kino erzählt über mich, über uns. Beispielsweise über das Alter und das Altern. Großes Thema zurzeit im Arthouse-Kino. Wenn Harvey Keitel in Ewige Jugend über Vergangenheit, Zukunft und die Vergänglichkeit philosophiert. Siehst du den Berg da drüben? Ja, er kommt mir ganz nah vor. Genau. Das sieht man, wenn man jung ist. Alles kommt einem so nah vor. Das ist die Zukunft. Und jetzt? Das sieht man, wenn man alt ist. Alles kommt einem so weit weg vor. Das ist die Vergangenheit. Dieser 93-Jährige hier, ehemals Meisterdetektiv schlechthin, taucht ebenfalls ein in den immer unsicherer werdenden Strudel aus Gegenwart und Vergangenheit. Jeden Tag, an dem Sie sich nicht an einen Namen oder Ort erinnern, markieren Sie mit einem Punkt für das jeweilige Datum. Und wenn ich vergesse, den Punkt zu machen... Platz 4. Mr. Holmes von Bill Condon. Ian McKellen in einem Kino, das darauf besteht, von Menschen und ihren Gefühlen zu erzählen, auch wenn Star Wars 7 inzwischen die 3. Milliarde geknackt hat, seit Beginn der heutigen Top 5. Luc Dardenne, der eine der beiden belgischen Kinobrüder, hat über das Hinschauen und das Wegschauen, also die Wahrheit im Kino, reflektiert und Folgendes gesagt. Es gibt immer noch viele Filme, die genau hinsehen, was sich in der Gesellschaft abspielt. Filme aus Indien, Lateinamerika, aber auch Europa und den USA. Ich habe nichts gegen reines Unterhaltungskino, sagt Luc Dardenne. Ich übrigens fand Star Wars 7 auch ganz nett. Aber Filme, sagt nun weiter Luc Dardenne, Filme, die versuchen, die Welt zu verstehen, den Zuschauer zu verstören und seine Gedanken in Bewegung zu bringen, sie sind weiterhin weltweit sehr präsent und keineswegs verschwunden. Das Publikum allerdings dafür ist kleiner geworden. Das liegt meiner Ansicht nach daran, meint der belgische Filmemacher, weil es viel mehr visuelle Ablenkung gibt, etwa Videospiele. Bilder sind heutzutage viel direkter mit Amüsement verbunden. Da müsste Bildungsarbeit gezielt die Jugend für das kinematografische Erbe interessieren. Viele Filmklassiker sind auch amüsant und komisch, von Charlie Chaplin bis John Ford. Wenn man das nicht als Jugendlicher sieht, ist es danach zu spät. Das wäre Aufgabe der Kulturpolitik, um den Blick zu weiten und zu emanzipieren, um Dinge zu entdecken, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Heutzutage halten die meisten Leute Autorenfilme für nervtötend. Dieses Vorurteil müsste zerschlagen werden, was nicht einfach ist, sagt Luc Dardenne. Zitiere ich Luc Dardenne als Grußwort fürs Kinojahr 2016. Platz 3. Carol von Todd Haynes. Ein Film, ein magischer Überblicke. Kate Blanchett und Rooney Mara, die Liebe zwischen zwei Frauen, zeigt sich über Blicke. Kino, schauen, Blicke. Platz 2. Das brandneue Testament von Jaco van Dormael. Noch so ein Kinobelgier. Und was für einer. Einer aus Brüssel, wo Gottes Tochter dies erzählt. Schon vor der Erschaffung der Welt hat mein Vater sich gelangweilt. Und so schuf er Brüssel. Eine wunderbare Komödie, die in ihrer grotesken Überzeichnung überzeugend erzählt von Krankheit, Gewalt, Armut und dem anderen Zeugs, mit dem wir uns rumschlagen. Ach ja, und nun? Platz 1. Ich bin dann mal weg von Julia von Heinz. In gewisser Weise Gottes zweiter Auftritt. Es ist Harpe Kerkeling wirklich nicht vorzuwerfen, dass Ich bin dann mal weg. Als Schnack inzwischen nahe bei Giovanni Trapattonis Ich habe fertig liegt. Ich bin dann mal weg. Und wenn Kerkeling in seinem Erfahrungsbericht den eigenen Pilgerweg über die Pyrenäen nach Santiago de Compostela beschrieb, so vermittelte sich seine Sinn- und Gottessuche als ernsthaftes Anliegen. Nun ist das Problem, dass ein Film Bilder braucht, dass aber Gottsuche qua Definitionem ein innerer Prozess ist. Also gibt's einen Off-Text, den der Film Harpe Kerkeling David Striso zum Besten gibt. Ergo, ich bin dann mal weg, versinkt in einer schwer auszuhaltenden banalen Geschwätzigkeit, die ziemlich wehtut.